Ganz allein, hier ist sie hier ganz allein, wie Kälter hat getreten. Hier ist sie hier ganz allein, ganz allein, der ganz allein, die Kälter hat getreten. Voll Schmerzen, Qual und Pein, verloren zu erretten, durch einen teuren Kauf verloren zu erretten. Einen teuren Kauf. Ihr Thronen, mühet euch und setzt die Grenze auf. Ihr Thronen, mühet euch und setzt die Grenze auf. Setzt die Grenze auf. Ihr Thronen, mühet euch und setzt die Grenze auf. Und setzt die Grenze auf, ihr Thronen, mühet euch und setzt die Grenze, Grenze auf, ihr Thronen, mühet euch und setzt die Grenze auf.